بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Machen wir nun weiter بإذن الله تعالى. Wir hatten über die Säulen geredet, die Pflichten und die Sunnen. Und wir haben dann begonnen mit der Hinzufügung Al-Ziyadah. Wir haben gesagt, dass diese Ziyadah einen sogenannten Sujud Ba'di erfordert, also einen Sujud des Vergessens nach dem Taslim. Kommen wir nun zu einem weiteren Beispiel, den der Verfasser rahimahullah ta'ala erwähnt hat. Die Verrichtung des Taslim vor der vollständigen Beendigung des Gebets gehört auch zur Zufügung im Gebet. Was heißt denn das, die Verrichtung des Taslim vor der vollständigen Beendigung des Gebets? Was heißt das? Genau, anstatt 4 Raka'at hat er nur 3 Raka'at gebetet. Dann hat er Taslim vor dem Ende gemacht. Und hier heißt es, und dies gehört auch zur Zufügung im Gebet. Und das ist, barakallahu fikum, ein sehr, sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Säulen, merkt euch diese Regel. Arkan. Ob man zu viele Säulen getan hat oder zu wenig, in beiden Fällen muss man Sujud nach dem Taslim machen. Noch einmal. Bei Säulen, Arkan, ob man zu viel gemacht hat oder zu wenig, in beiden Fällen muss man einen Sujud nach dem Taslim verrichten. Warum? Beim ersten Punkt ist das ja klar, ne? Wenn wir anstatt 4 Raka'a, 5 Raka'a machen. Das ist ja klar, dass ich hier etwas hinzugefügt habe. Aber, warum muss ich ein Sujud Ba'di, also nach dem Taslim machen, wenn ich einen Rücken vergessen habe, nicht gemacht habe? Ja? Barakallahu fi. Weil bei Säulen gilt ja die Regel, dass du diese Säule nachholen musst. Du kannst nicht einfach weiter beten. Du musst diese Säule nachholen. Also ist all das, was du nach der vergessenen Säule getan hast, zusätzlich. Es war alles zu viel. Ist das klar oder nicht? Und deswegen hier dieses Beispiel. Er macht Taslim in der 3. Raka, in Salatul Dhuhr. Es fehlt also noch 1 Raka'a. Hat er jetzt zu wenig oder zu viel getan? Er hat zu wenig getan. Aber die Folge dessen ist was? Dass er vieles weiteres getan hat, was er nicht tun sollte. Zum Beispiel, dass er sich bewegt hat beim Taslim, dass er aufgestanden ist, gegangen ist, vielleicht redet er. Das sind alles Sachen, die zusätzlich passiert sind. Warum? Weil er eben einen Rücken vergessen hat. Also, das wird inshallah im Verlauf noch klarer. Wenn der Betende den Taslim absichtlich vornimmt, bevor er sein Gebet vollständig beendet hat, was ist dann? Ungültig. Also genauso wie wenn ich Säulen hinzufüge, mein Gebet ungültig wird, wenn ich es absichtlich tue, genauso wird mein Gebet ungültig, wenn ich Säulen nicht ausführe oder das Gebet vorzeitig beende. Wenn ich das absichtlich mache, dann ist mein Gebet auch ungültig. Wenn er aber, das ist der 2. Fall, aus Vergesslichkeit den Taslim vornimmt und sich erst nach langer Zeit daran erinnert, muss er das Gebet wiederholen. Das sagte ich bereits vorhin. Was ist lange Zeit? Wir haben gesagt, wenn es 1/4 Stunde ist oder mehr, dann reden wir hier von einer langen Zeit. Wenn es aber unmittelbar nach dem Gebet ist, immer noch in derselben Minute, dann reden wir hier von einem Verbessern des Gebets, dann ist das Gebet noch möglich zu verbessern. Drittens erinnert er sich nach kurzer Zeit daran, beispielsweise nach 2 oder 3 Minuten, dann verrichtet er das Gebet weiter und schließt es mit dem Teslim ab. Dann verrichtet er Sujud al-Sahu und beendet das Gebet erneut mit dem Teslim. Also war das ein Sujud al-Sahu nach dem Gebet oder vor dem Ende des Gebets? Nach Ende des Gebets. Der Beweis für diese Regel. Und zwar der Prophet alayhi salatu wassalam, und so berichtete Abu Huraira radiallahu an, er sagte, der Prophet sallallahu alayhi wasallam leitete für uns das Dhuhr oder Asr Gebet und vollzog den Taslim nach der 2. Rak'a. Danach eilten einige Leute nach draußen an die Türen der Moschee und sagten, das Gebet wurde verkürzt. Der Prophet sallallahu alayhi wasallam stand währenddessen bei einem Stück Holz, das in der Moschee platziert war, indem er sich daran lehnte, als ob er ärgerlich wäre. Da stand ein Mann auf und sagte, O Gesandter Allahs, hast du etwas vergessen oder ist das Gebet verkürzt worden? Der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, ich habe weder etwas vergessen, noch wurde das Gebet verkürzt. Darauf erwiderte der Mann, doch, du hast im Gebet etwas vergessen. Daraufhin fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gefährten, stimmt das, was er sagt? Sie antworteten, ja. Der Prophet alaihi salatu wasallam ging nach vorne und betete, was noch vom Gebet übrig geblieben war. Dann verrichtete er den Teslim. Anschließend nahm er 2 Niederwerfungen und den Teslim vor. Das ist die Geschichte. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam betete 2 Rak'a. Dann ist er aufgestanden, weil er dachte, er hatte das Gebet vollständig gebetet. Da kam ein Mann, der hieß Dhul Yadayn, der hatte lange Hände, lange Arme. Der lange Arme hat, Dhul Yadayn. Und sagte, ja Rasulallah, aqasurat as-salat am nasit? Also ist das Gebet kürzer geworden? Hast du eine neue Offenbarung bekommen, dass wir Dhuhr nun 2 beten, nicht mehr 4 oder Asr? Oder hast du es vergessen? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weder noch. Also weder kam eine neue Offenbarung, noch habe ich vergessen. Dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gefährten, ist das richtig? Dann sagten sie ja. Also stand er wieder auf, ging nach vorne und betete die restlichen 2 Rak'a, hat den Tashahud gemacht, hat At-Taslim gemacht, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, und hatte danach 2-mal Sujud al-Sahu gemacht und wieder At-Taslim. Das ist der Beleg hier für mehrere Punkte. Erstens, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem Sujud nach dem Gebet und vor dem Ende des Gebets. Und das ist die Ansicht der Malikiyya. Denn die Ansicht der Shafi'iyya ist, dass es nur vor dem Taslim ein Sujud Sahu gibt. Hast du vergessen, hinzugefügt, gezweifelt oder nicht? Shafi'iyya sagen, nur vor dem Taslim wird Sujud Sahu gemacht. Aber die richtige Ansicht ist hier die malikitische Ansicht, denn das belegt hier dieser Hadith. Und deswegen ist es auch die Ansicht von Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala und anderen Gelehrten, die eben unterscheiden zwischen vor dem Taslim und nach dem Taslim den Sujud, also Sujud qabli und ba'di. Warum hat er nun an-Nabi alayhi salatu wassalam den Sujud as-Sahu nach dem Taslim gemacht, obwohl er ja zu wenig gebetet hat? Er hat doch zu wenig gebetet, oder nicht? Er hat 2 anstatt 4. Aber warum hat er dann Sujud al-Sahu nach dem Taslim gemacht? Ja? Er ist aufgestanden. Er hat geredet. Er ist wieder aufgestanden. Das sind zusätzliche Aspekte, die überhaupt nichts mit dem Gebet zu tun haben. Und weil er dies hinzugefügt hat, wird das Sujud al-Sahu dann wann gemacht? Nach dem Taslim. Und deswegen, barakallahu fikum, die Regel. wenn wir Säulen vergessen, Arkan, oder hinzufügen, also nicht umsetzen, nicht ausführen, verringern oder hinzufügen, in beiden Fällen müssen wir Sujud al-Sahu nach dem Taslim machen. Jetzt muss ich natürlich was wissen, was eine Säule ist. Noch einmal, Säulen sind alle Handlungen im Gebet, außer das, der mittlere Tashahud. Und zusätzlich dazu an Aussagen, Takbiratul Ihram, Suratul Fatiha, die Aussagen beim Tashahud, beim letzten Tashahud und At-Taslim. Natürlich abgesehen von den Sunnen. Das heißt, wenn ich etwas vergesse, ich vergesse Al-Fatiha, ich vergesse eine Sajda, ich vergesse einen Rukur, wenn ich Säulen vergesse, dann kann ich schon mal sicher sein, wir haben noch nicht geredet, wie ich es jetzt verbessere im Gebet. Aber eins, da bin ich mir schon sicher, ich muss Sujud al-Sahu wann machen? Nach dem Taslim. Wie ich das jetzt während dem Gebet, was ich jetzt machen muss, muss ich zurück zur vorherigen Rak'a oder mache ich jetzt weiter und so weiter, das ist wieder was anderes, das kommt gleich. Aber zum Schluss mache ich Sujud al-Sahu nach dem Taslim. Sujud Ba'di. Es kommt vor, dass einige, die hinter dem Imam beten, erst zu spät zum Gebet kommen. Sie verpassen damit einen Teil ihres Gebets. In dieser Situation kann es auch passieren, dass der Imam aus Vergesslichkeit den Taslim verrichtet, bevor er das Gebet vollständig beendet. Stell dir vor, du kommst in die Moschee, findest den Imam, der betet Salat al-Isha. Wann bist du angekommen? Du bist in der zweiten Raka angekommen. Der Imam betet Salat al-Isha. Jetzt ist der Imam in der dritten Raka. Du bist jetzt in welcher Raka? In der zweiten Raka. Und Imam vergisst und sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah. Er müsste normalerweise noch eine Raka'a beten, er betet ja Isha. Dies bedeutet, dass die zu spät gekommenen aufstehen sollen, um das, was sie im Gebet verpasst haben, zu vervollständigen. Wenn sich der Imam daran erinnert, dass er das Gebet nicht vollständig vorgenommen hat und folglich aufsteht, um das Gebet zu vervollständigen, haben die Nachzügler die Wahl zwischen den zwei folgenden Möglichkeiten. Als du gehört hast, Assalamu alaikum wa rahmatullah, du dachtest, der Imam ist schon fertig. Und du bist aufgestanden, du willst ja dein Gebet jetzt vervollständigen. Also hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie können weiterhin den von ihnen verpassten Teil des Gebets nachholen. Anschließend beenden sie das Gebet mit dem Verrichten von Sujud al-Sahu. Oder sie können aber auch zurückkehren, um dem Imam zu folgen. Wenn er den Taslim vornimmt, dann vervollständigen sie weiterhin den von ihnen verpassten Teil des Gebets und verrichten abschließend den Sujud al-Sahu. Diese zweite Möglichkeit ist nach meiner Ansicht von Ibn Uthaymin also, rahimahullah, besser und richtiger. Also was? Das heißt, entweder der Imam merkt das, ups, ich habe einen Fehler gemacht, er steht jetzt auf. Entweder du sagst, ja, das war's jetzt, ich habe jetzt weitergemacht, ich bete alleine weiter. Dann betest du halt alleine weiter. Und machst Sujud al-Sahu. Oder du sagst, okay, ich bete doch hinter dem Imam und folgst ihm und machst eben dann Sujud al-Sahu. Das sind die zwei Möglichkeiten bezüglich des Menschen, der nachkommt, später kommt in ein Gebet und der Imam einen Fehler macht. Was für ein Fehler? Und zwar, er beendet das Gebet vor der Vollständigkeit. Die Fragen nachher, bitte, barakallahu fikum. So. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, wir sind immer noch bei den Arkan, aber jetzt geht es um das Verringern. Also Naqs. Al-Ziyada haben wir erledigt. Al-Ziyada haben wir erledigt, und zwar indem wir gesagt haben, wenn ich etwas hinzufüge, was bedeutet hinzufügen? Also ich mache eine Raka zu viel. Oder ich mache einen Ruku' zu viel. Oder ich mache einen Sujud zu viel. Sobald ich das merke, ich mache gerade etwas zu viel, muss ich damit aufhören. Ist das klar? Also, stellen wir uns vor, ich bete, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Danach lese ich etwas aus dem Koran, Qulu Allahu Ahad zum Beispiel. Und dann, Allahu Akbar, ich gehe in den Ruku', Subhana Rabbil Azim. Und dann stehe ich auf, Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Und dann sage ich, Allahu Akbar, zum zweiten Ruku', Subhana Rabbil Azim. Wenn ich jetzt merke, ey, ich bin im Ruku', im zweiten, was muss ich jetzt tun? Sofort runter zum Ruku', Entschuldigung, zum Sujud. Sofort runter zum Sujud. Warum? Weil dieser Ruku' zusätzlich ist. Ich muss also, wenn ich eine Sache hinzugefügt habe, diese Sache sofort unterbrechen. Was mache ich danach? Wie verbessere ich? Ich habe ja gesagt, wie ich verbessere. Ich gehe sofort zum Sujud hinunter. Und wie verbessere ich am Ende? Nach dem Taslim, Sujudu Sahu, warum? Weil ich etwas hinzugefügt habe. Das ist da klar, oder? Das ist Az-Ziyada. Kommen wir zu An-Naqs, das Verringern oder Kürzen. Es kann geschehen, dass der Betende einen Rücken, also Gebetssäule, seines Gebets absichtlich oder aus Vergesslichkeit auslässt. Einmal dürft ihr raten, was ist, wenn es absichtlich ist? Gebet ungültig. Dabei wären die drei folgenden Situationen denkbar. Wenn der Betende den Eröffnungstakbir, wie heißt er nochmal? Takbiratul Ihram. Wenn der Betende den Eröffnungstakbir absichtlich oder aus Vergesslichkeit weglässt, was dann? Dann hat er gar nicht angefangen, also ist das Gebet gar nicht vorhanden. Hat er kein gültiges Gebet verrichtet, weil sein Gebet mit dem Auslassen dieses Rücken nicht richtig begonnen wurde. Das ist klar. Also derjenige, der Takbiratul Ihram unterlässt, dem sagen wir, nochmal beten. Geht nicht anders. Lässt der Betende einen anderen Rücken, Rücken war was? Säule. Als den Eröffnungstakbir, also Takbiratul Ihram, einen anderen als Takbiratul Ihram, mit Absicht weg, ist sein Gebet ungültig. Wenn aber ein anderer Rücken außer was? Takbiratul Ihram, aus Vergesslichkeit, aus Versehen weggelassen wird, sind zwei mögliche Situationen denkbar. Und jetzt brauchen wir eine große Portion Konzentration. Ich lese und dann erläutere ich. Der Betende, das ist die erste Möglichkeit, der Betende befindet sich in der folgenden Raka an der Stelle des versäumten Rücken. In diesem Fall wird die vorherige Raka von ihm so behandelt, als hätte er sie gar nicht verrichtet. Die jetzige Gebetseinheit nimmt die Stelle dieser unverrichteten Gebetseinheit ein. Was heißt das denn, bitteschön? Ja? Genau. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sheikh Rahimahullah erklärt hat und wie das gleich verdeutlicht wird. Und durch Beispiele wird ja alles immer klar. Bil-Mithal, tadihul maqal. Also, ich vergesse Ar-Ruku'ah. Aus Versehen. Also, ich bete, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dann geht's weiter, Qulu Allahu Ahad, Allahu Akbar, sofort in den Sujud hin. Was habe ich vergessen? Und aufstehen von Ruku'. Ich habe Ruku' vergessen und das wieder aufrecht stehen vom Ruku'. So. Ich bin in der ersten Sajda, ich erinnere mich nicht. Ich sitze, Allahu Akbar, Rabbi, ich erinnere mich immer noch nicht. Allahu Akbar, zweite Sajd. Ich erinnere mich immer noch nicht. Ich stehe auf, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ich erinnere mich immer noch nicht. Quluhu Allahu Ahad, ich erinnere mich immer noch nicht. Allahu Akbar, ey, die letzte Rak'a habe ich gar keinen Rukur gemacht. Das sage ich natürlich nicht laut. Das sind Gedanken. Das heißt, wann habe ich mich jetzt erinnert? Ich habe mich erst erinnert, als ich an derselben Säule angelangt bin, am selben Rücken. Was habe ich denn in der ersten Rak'a vergessen? Rukur. Wann habe ich mich erinnert, dass ich Rukur vergessen habe? Im Rukur. Ist das klar? Hier geht es darum, wann erinnerst du dich? Ein anderes Beispiel. Allahu Akbar, Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Sabat. Ich lese Allahu Akbar, Rukur und so weiter. Was habe ich vergessen? Al-Fatiha habe ich vergessen. Jetzt geht's weiter. Ar-Rukur, Ar-Raf' min Ar-Rukur, aufstehen vom Rukur. As-Sujud, ich erinnere mich immer noch nicht. Erste Sajda, ich setze mich hin, Rabbi Ghfirli. Zweite Sajda, ich stehe wieder auf, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ich erinnere mich, ich habe Al-Fatiha vergessen. Ist das klar? Also es geht hier darum, wann erinnerst du dich an die fehlende Säule? Wenn du dich erst erinnerst, wenn du an derselben Säule in der nächsten Raka angekommen bist, was mache ich dann? Ja? Dann muss ich die vorherige Raka als ungültig erachten, als ob ich sie nicht gebetet habe. Das heißt, erste Raka, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, und dann Qulu Allahu Ahad, und dann rein in den Sujud sofort. Ich habe was vergessen? Rukur. Ich erinnere mich erst wann? In der zweiten Raka'a, im Rukur, erinnere ich mich? Ich habe Rukur in der ersten Raka'a vergessen. In welcher Raka'a bin ich jetzt? Ich bin jetzt in der ersten Raka'a. Ist das klar oder nicht? Ich beginne mein Gebet, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qulhu Allahu Ahad, ich gehe wieder in den Sujud. Was habe ich vergessen? Ar-Rukur. Und das Aufrechtstehen vom Rukur. Ich bete jetzt, Achtung, ich bete diese Rak'a, in welcher Rak'a bin ich jetzt? Ich bin in der ersten und in dieser ersten habe ich Ar-Rukur vergessen. Ich bete die zweite Rak'a, komplett. Ich erinnere mich nicht. Ich mache Rukur, ich mache Sujud. Ich erinnere mich nicht. Ich bin jetzt in der dritten Raka'a, im Rukur. In der ersten Raka'a habe ich es vergessen. In welcher Raka'a bin ich jetzt? Ich bin jetzt in der zweiten. Warum? Die erste, das heißt, liebe Geschwister, die Raka'a, in der die Säule vergessen wurde, wird gelöscht. Ob das die erste ist, ob das die zweite ist, ob das die dritte ist. Die Raka, in der du die Säule vergessen hast, das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung, du hast dich erst wann erinnert, als du den nächsten Rücken erreicht hast. Dann ist diese Raka, in der du diesen Rücken vergessen hast, nicht gültig. Ist das klar? Wenn man nicht den nächsten Rücken, den gleichen Rücken in der nächsten Raka, nicht den nächsten Rücken, der nächste Rücken wäre was? Sujud beim Rukur. Nein. Sondern wenn ich den gleichen Rücken in der nächsten Raka erreiche, dann ist aus und vorbei. Dann muss ich die Raka, in der ich diesen Rücken vergessen habe, löschen. Die anderen Raka'at, die ich richtig komplett von Stehen, Al-Fatiha bis Sujud, komplett gemacht habe, die lösche ich natürlich nicht. Ist das klar oder nicht? Oder ist es jetzt nicht klar? طيب بعد الأسئلة لو تطرح لي سؤال حتى لا نشوش على الإخوة. Ich hoffe, dass es klar ist. Wir machen gleich Beispiel. Die nächste Möglichkeit. Das war jetzt die erste Möglichkeit, war was? Ich erinnere mich wann? Der nächsten Raka in der gleichen Stelle. Oder in der übernächsten Raka in der gleichen Stelle. Ist ja egal. Auf jeden Fall danach an der gleichen Stelle. Die nächste Möglichkeit, er befindet sich noch nicht in der folgenden Gebetseinheit an der Stelle des ausgelassenen Rücken. Beispiel. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Rahim. Qul Allahu Ahad. Und wieder Allahu Akbar. Sujud. Bin ich jetzt in der nächsten Raka an der gleichen Stelle? Die Raka ist ja noch nicht fertig. Ich bin ja im Sujud. Erste Sujud, ich erinnere mich nicht. Allahu Akbar. Rabbi Ghfirli, ich erinnere mich nicht. Allahu Akbar. Zweiter Sujud, ich habe Ruku vergessen. Was mache ich jetzt? Jetzt sagt er, in diesem Fall soll er zum ausgelassenen Rücken zurückkehren. Er soll diesen Rücken und alles, was danach kommt, vollziehen. Ich bin im Sujud. Was mache ich jetzt? Ich stehe auf zum was? Zum Ruku. Zum Ruku. Warum? Weil der ausgelassen wurde. Warum mache ich nicht weiter? Nein, aber warum? Beim ersten Mal habe ich gesagt, lösch einfach die vorherige Raka. Genau, weil ich mich noch erinnert habe, bevor ich an dieselbe Stelle gelange von der folgenden Raka. Ist das klar? Anderes Beispiel. Allahu Akbar, Qul Huwa Allahu Ahad, Allahu Samad. Und dann Allahu Akbar, Ruku'a. Und dann Sami Allahu liman hamida. Hey, ich habe die Fatiha nicht gelesen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich stehe ja schon. Ja? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ist das klar? Das heißt, du musst zurückkehren zu der Stelle, an der du den Fehler gemacht hast. An der du die Säule vergessen hast. Vorausgesetzt, du bist noch nicht an derselben Stelle von der nächsten Raka. Okay? Ein anderes Beispiel. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dann lese ich, Qulu Allahu Ahad. Allahu Akbar Ruku'a. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Sajda, die erste Sajda. Und dann stehe ich sofort auf. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was habe ich vergessen? As-Sajda Thani habe ich vergessen. Zweite Sujud. So. Wie lange habe ich jetzt Zeit, wo ich zurückkehren muss zu dem, was ich vergessen habe? Was ist derselbe Punkt? Die zweite Sajda. Das heißt, stellen wir uns vor, ich lese jetzt Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ich habe Sujud vergessen. Was mache ich jetzt? Sofort runter zu was? Zur zweiten Sajda. Also, ich lasse alles stehen und liegen. Allahu Akbar, geh runter. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Was mache ich jetzt? Jetzt sage ich Allahu Akbar, steh auf und bete und lese Al-Fatiha. Okay? Gehen wir mal davon aus, das gleiche Beispiel, ich habe diese zweite Sajda vergessen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, ich erinnere mich nicht. Allahu Akbar, Ruku', ich erinnere mich nicht. Okay? Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Ich erinnere mich nicht. Allahu Akbar, ich bin in der Sajda, ich erinnere mich. Ich bin jetzt in der ersten Sajda. Ich erinnere mich jetzt. Ey, die zweite Sajda in der letzten Raka habe ich vergessen. Was mache ich jetzt? Ja? Ja, ich bin jetzt im Sujud. Was mache ich jetzt? Ja. Also diese Sajda ist dann das welche Sajda? Es ist jetzt die zweite Sajda. Es ist die zweite Sajda und jetzt bete ich weiter. Also was mache ich? Ja, was mache ich jetzt? Aufstehen und Surat al-Fatiha lesen. Ist das klar? Das ist der Unterschied. Also, bei den Säulen, barakallahu fikum. Vergesse ich eine Säule und ich erinnere mich erst dann, als ich in derselben Säule angelangt bin von der nächsten Raka'a, was mache ich dann? Was mache ich jetzt praktisch? Ich bete weiter. Und was ist die mit der Raka'a, in der ich die Säule vergessen habe? Ungültig. Die muss ich nachholen. Ist das klar? So, der nächste Fall war, ich erinnere mich an die Säule, die ich vergessen habe, noch bevor ich an die gleiche Stelle angelange von der nächsten Raka'a. Was mache ich? Ich breche sofort ab, kehre zurück zu dieser Säule, die ich vergessen habe und vervollständige mein Gebet. In beiden Fällen, was für ein Sujudus Sahu muss ich machen? Nach dem Taslim. Aber warum? Ich habe doch was vergessen. Ich habe Al-Fatiha nicht gelesen. Ich habe Ruku'a nicht gemacht. Barakallahu fik. Die Folge dessen, dass ich was vergessen habe, war was? Dass ich Al-Fatiha zu viel gelesen habe, Ruku'a zu viel gemacht habe. Und diese Zusätze fordern oder erfordern was? Einen Sujud, oder zwei besser gesagt, zwei Sujud nach dem Taslim. Genau, also ich mache Tashahud. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar. Subhan Rabbil A'la. Allahu Akbar. Rabbi Ghafirli. Allahu Akbar. Subhan Rabbil A'la. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, in diesen beiden Situationen ist es Pflicht, den Sujud al-Sahu nach dem Taslim zu verrichten. Haben wir ja gesagt. Ein Beispiel. Jemand hat die zweite Sajda in der ersten Raka'a vergessen. Klar? Erste Raka'a, die zweite Sajda hat man vergessen. Das heißt, er hat eine Sajda gemacht. Und was hat er dann getan? Ist aufgestanden, hat Fatiha gelesen. Er erinnert sich an dieses Versäumnis erst, wenn er sich zwischen den beiden Niederwerfungen der zweiten Gebetseinheit befindet. Also, er hat die zweite Sajda vergessen. Er ist aufgestanden. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qul Huwallahu Ahad. Allahu Akbar zum Ruku'a. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar hat sich hingesetzt. Ich habe die zweite Sajda vergessen. Okay? Was macht er jetzt? Was hängt da dran? Genau. Also er betet weiter. Genau. Also in diesem Fall soll die erste Gebetseinheit als unverrichtet betrachtet werden. Also in welcher Raka ist er jetzt? Wenn er, sagen wir mal, das war ja die erste Raka. Er ist immer noch in der ersten. Sehr schön. Die zweite Raka soll dann anstelle der ersten Raka angesehen werden. Der Betende vervollständigt sein Gebet mit dem Taslim. Dann verrichtet er Sujud al-Sahu und schließt mit dem Taslim ab. Klar? Ein weiteres Beispiel. Dann kommen wir zur Frage, zu diesem Thema. Zu diesem Punkt, ja? Jemand hat in der ersten Gebetseinheit sowohl die zweite Niederwerfung als auch das Sitzen davor vergessen. Das bedeutet was? Gleich wie jetzt. Das heißt, er hat Sujud gemacht. Und stand sofort auf. Normalerweise müsste er sich hinsetzen, Allahu Akbar, Rabbi Ghafirli, und dann Allahu Akbar, die zweite. Er hat das, beides hat er vergessen. Er erinnert sich an dieses Versäumnis erst nachdem er sich aus dem Ruku'a Beugung in der zweiten Gebetseinheit erhoben hat. Er war also, er ist aufgestanden. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qul Allahu Ahad. Allahu Akbar. Er erinnert sich immer noch nicht. Sami'a Allahu liman hamida. Jetzt erinnert er sich daran. Was sagen wir ihm jetzt? Sofort runter. Hinsetzen. Rabbighfirli sagen. Allahu Akbar zur zweiten Sajda. Und weiter beten. Und Sujudu Sahu? Nach dem Taslim. Also, er erinnert sich an dieses Versäumnis erst, nachdem er sich aus dem Rukur in der zweiten Gebetseinheit erhoben hat. In diesem Fall soll er zum Sitzen zurückkehren, also zwischen den zwei Sujud, und sich dann niederwerfen. Nachdem er das Gebet mit dem Taslim beendet hat, verrichtet er Sujud Sahu und schließt mit dem Taslim ab. Also wieder nach dem Taslim.